Kundgabe 3929. Empfangen durch Bertha Dudder am 5.12.1946. Fürchtet euch nicht, glaubet nur. Fürchtet euch nicht, sondern glaubet nur. Wo alle menschliche Kraft versagt, wo irdisch keine Hilfe mehr möglich erscheint, ist meine Macht nicht zu Ende. Und immer wieder finde ich Wege, die herausführen aus dem Dunkel, aus aller Not und Bedrängnis, irdisch und geistig. Hoffet auf mich und meine Hilfe, und ich werde euch wahrlich nicht enttäuschen. Es wird in der letzten Zeit sehr oft an euch Schweres herantreten, doch niemals brauchet ihr zu verzagen, niemals zu fürchten, dass ich ferne von euch bin. Denn in der Not bin ich euch näher denn je. Nur glauben müsstet ihr an meine Liebe, die euch nimmermehr allein lässt, die euch nimmermehr der Not und dem Elend überlässet. Glauben müsstet ihr an meine Allmacht, die alles zu bewältigen vermag und für die es keine Grenzen des Schaffens gibt. Glauben müsstet ihr an meine Weisheit, die nicht willkürlich euch in Not und Bedrängnis geraten lässt, sondern sehr wohl erkannt hat seit Ewigkeit, was gut ist für eure Seele und deren Vollendung. Und so ihr tief und fest glaubet, wird euch nichts mehr erschrecken, denn ihr fühlet mich stets in eurer Nähe und leget mir all euer Leid und eure Sorgen zu Füßen. Ihr stellet euch mir und meiner Gnade anheim, und ihr werdet nicht vergeblich meine Hilfe erwarten. Fürchtet euch nicht, sondern glaubet nur. Was kann euch schrecken? Was kann euch schaden, so ihr mich habt, so ihr meine Zusicherung habt, dass ich euch immer und in allen Lebenslagen helfe? Was kann euch schwach und mutlos werden lassen, so ihr euch ständig meiner Kraft bedienen könnet, die euch zuströmt, so ihr nur darum bittet? Erfüllet meinen Willen, erfüllet stets das Gebot der Liebe, dann seid ihr auch ständig im Besitz von Kraft und brauchet nichts mehr zu fürchten, irdisch und geistig. Denn dann seid ihr mir verbunden, und meine Gegenwart schaltet jede Not und Sorge aus, wenngleich sie irdisch gesehen an euch herantritt. Denn ich nehme sie euch ab, und ihr könnet euch vollgläubig dieser Zusicherung überlassen. Ihr könnet furchtlos jeden Weg gehen, und mag er noch so dornig und mühevoll erscheinen. Ich wandle stets neben euch und schütze und behüte euch. Ich gebe euch Kraft und ziehe eure Herzen zu mir. Und je mehr ihr euch von der Welt löset und euch mir verbindet, desto weniger spüret ihr die irdische Not. Die Zeit des Endes ist gekommen, die große Anforderung stellt an euren Glauben. Darum suchet, nur einen festen, unerschütterlichen Glauben zu gewinnen. Betet darum ohne Unterlass und achtet jeglicher Hilfeleistung, auf dass ihr stark werdet im Glauben, und ihr werdet nicht zu fürchten brauchen, was auch an euch herantritt. Denn ein fester Glaube bannet jedes Unheil. Ein fester Glaube sichert euch meine Hilfe, meine Kraft und Gnade in jeder Not und Bedrängnis des Leibes und der Seele. Amen.